Darauf nahm das ganze Volk des Landes den Usia, obwohl er erst 16 Jahre alt war, und machte ihn an seines Vaters Amazia statt zum Könige. Dieser befestigte Ilot und brachte es wieder an Juda, nachdem sich der König zu seinen Vätern gelegt hatte. 16 Jahre war Usia alt, als er König wurde, und 52 Jahre regierte er zu Jerusalem. Seine Mutter aber hieß Jecholja und stammte aus Jerusalem. Und er sät, was Jahwe wohlgefiel, ganz wie sein Vater Amazia getan hatte. Er war beflissen, sich zu Gott zu halten, solange Sachaja lebte, der ihn in der Furcht Gottes unterwies, und solange er sich zu Jahwe hielt, gab ihm Gott Gelingen. Er zog zu Felde und führte Krieg gegen die Philister, riss die Mauern von Gath und die Mauern von Jabne und die Mauern von Asdod nieder und erbaute Städte im Gebiete von Asdod und anderwärts im Gebiete der Philister. Und Gott stand ihm bei gegen die Philister und die Araber, die zu Gurbal wohnten, und gegen die Moiniter. Auch die Ammoniter zahlten Usia Tribut und sein Ruhm erstreckte sich bis nach Ägypten hin, denn er erzeigte sich überaus mächtig. Und Usia erbaute Türme zu Jerusalem, auf dem Ecktor, auf dem Taltor und auf dem Winkel, und befestigte sie. Auch erbaute er Türme in der Steppe und ließ zahlreiche Zisternen aushauen. Denn er hatte große Herden, sowohl in der Niederung, als in der Ebene, und Ackerleute und Winzer auf den Bergen und im Fruchtgefilde, denn er liebte den Landbau. Usia hatte auch ein Heer, das Kriegsdienst Zett, Krieger, die in Scharen zu Felde zogen, so viele ihrer durch den Schreiber Jael und den Amtmann Maseja unter der Aufsicht Hananias, eines der obersten Beamten des Königs, gemustert waren. Die Gesamtzahl der Familienhäupter, tapferer Helden, betrug 2600. Unter ihrem Befehl aber stand eine Heeresmacht von 307.500, die in gewaltiger Kraft Kriegsdienst zett, um dem Könige wieder die Feinde beizustehen. Für dieses ganze Heer beschaffte Usia Schilde, Speere, Helme, Panzer und Schleudersteine. Auch ließ er in Jerusalem kunstvoll ersonnene Maschinen anfertigen, die kamen auf die Türme und Mauerecken, um mit Pfeilen und großen Steinen zu schießen. Und sein Ruhm verbreitete sich weithin, denn ihm ward wunderbar geholfen, bis er überaus mächtig war. Als er aber mächtig geworden war, überhob sich sein Sinn bis zu verderblichem Tun, und er verging sich wieder Jahwe, seinen Gott, indem er in den Tempel Jahwes hineinging, um auf dem Räucheraltare zu räuchern. Da folgte ihm der Oberpriester Asaja nebst 80 wackeren Jahwe-Priestern. Die traten dem König Usia entgegen und sprachen zu ihm, nicht dir kommt es zu, Usia, Jahwe zu räuchern, sondern den Priestern, den Nachkommen Aarons, die zum Räuchern geweiht sind. Verlass das Heiligtum, denn du hast dich vergangen, und es gereicht dir vor Jahwe Gott nicht zur Ehre. Usia aber war zornig, während er das Rauchfass in der Hand hielt, um zu räuchern, und während er so auf die Priester zürnte, brach angesichts der Priester im Tempel Jahwes, neben dem Räucheraltar, an seiner Stirn der Aussatz hervor. Als ihn nun der Hohepriester Asaja und alle Priester anblickten, da befand sich, dass er an der Stirne aussätzig war. Da trieben sie ihn eiligst von dannen, und auch er selbst beeilte sich, hinauszugehen, weil Jahwe ihn geschlagen hatte. Und so war der König Usia aussätzig bis zum Tage seines Todes und wohnte in einem besonderen Hause als Aussätziger, denn er war vom Tempel Jahwes ausgeschlossen. Sein Sohn Jotham aber stand dem königlichen Palaste vor und sprach dem Volke des Landes Recht. Die übrige Geschichte Usias aber, die frühere und die spätere, hat der Prophet Jesaja, der Sohn des Amots, beschrieben. Und Usia legte sich zu seinen Vätern, und man begrub ihn bei seinen Vätern auf dem freien Felde bei der Gruft der Könige, denn man sagte, er ist aussätzig. Und sein Sohn Jotham ward König an seiner Statt.